Kilometern Fußweg hat ein Protestmarsch von rund 200 Asylbewerbern aus Würzburg sein Ziel Berlin erreicht. Den anfangs 20 Demonstranten hatten sich im Laufe des Marsches weitere Asylsuchende angeschlossen. Das zentrale Anliegen der Protestierenden: die Abschaffung der Residenzpflicht. Demnach dürfen sich die Flüchtlinge nur in einer bestimmten Region aufhalten. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Hallo Autofahrer, es ist inzwischen ruhig auf den Straßen. Keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Am Neuer Blitzer ist noch gemeldet worden von der Jennifer. Die ist unterwegs auf der B33 zwischen Gutach und Hornberg und hat beim Gasthaus einen Blitzer entdeckt. Dankeschön dafür. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Charlie, bist du fit? Ja? Ah, sehr schön. Also Charlie 2000 auch schon in Haus und gibt gleich Vollgas. Ich bin Volker Frank, schönes Wochenende. Komm, Charlie, hau rein, Musikmarsch. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. So, und hier ist unsere neue Küche. Wow, die sieht ja toll aus. Man könnte fast meinen, es ist eine Küche von Sastalla. Es ist eine Küche von Sastalla. Tja, Küchen von Sastalla sehen nicht nur gut aus, sie überraschen immer wieder aufs Neue. Sastalla in Appenweier und die Küche passt. 33 Jahre Hagebaumarkt, das große Niet- und Nagelfest. Sorgt sofort für Atmosphäre, die Black & Decker Heckenschere. Jetzt statt 54,95 nur 39,95. Versäumt's nicht. Hagebaumarkt, hier hilft man sich. Party mal 20. La dreht auf. Die Hitradio Ohr Party nach. Diesen Samstag in La. Die besten Bands und DJs aus der Ortenau in 20 Locations. Ja, weil hier die geilste Party geht und die tollsten Leute unterwegs sind. Einmal Eintritt zahlen und die ganze Nacht feiern. Kostenloser Bus-Shuttle. Das Programm ausführlich auf hitradioohr.de. Am 6. Oktober ist große Premieren-Gaudi bei Opel. Mit echt bayerischen Schmankerln und tollen Autopremieren. Erleben Sie den neuen Opel Mokka und den neuen Opel Astra. Wie, Oktoberfest jetzt auch bei uns in der Nähe? Genau, kommen auch Sie zum großen Familien-Oktoberfest bei Opel. Mit echt bayerischen Schmankerln und tollen Premieren. Der neue Opel Mokka und der neue Opel Astra. Samstag, 6. Oktober bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Opel, wir leben Autos. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Für uns deutsche Marktforscher hat jede einzelne Meinung Gewicht. Auch Ihre. Sollten wir Sie fragen, welche Medien Sie zum Beispiel gerne nutzen? Dann machen Sie mit. Mit Ihren Antworten helfen Sie dabei, Radio, TV, Zeitungen und Zeitschriften oder auch Internetangebote noch besser zu machen. Selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt.

Glück macht das Fenster. Da geht's wieder voll ins Wochenende. Ja, denn ich hab was ein Gangster braucht. Schreib mal so was ein Text aufs Letzte. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich lehn mich zurück, schreib einen Text. Nur kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, oh yeah. Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah. Meine Zeit ist jetzt. Tanz des Terrors. Yesle Radio. Maximum. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Ja, das Gangnam, das macht gerade die Runde, ja? Überall hinten vom Gangnam ohne Ende. Gangnam Style. Let's go, the weekend is up. It's Friday. Number one, religious music. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. Friday. Let it rain. Let me talk to you. Willkommen Nachtschwärmer. Da habe ich eine Mail bekommen. Das Federbächle aus Neuburg-Weiher grüßt, Sie sind am Start. Und da ist noch was akut hier. Oh nein, ich dachte, ich bin verschont. Still jetzt! Still! Der König kommt gerade in den Ring. Mann, ist ja wieder eingebildet, ha? Der König, hä? Hochstapler. Sehe ich vielleicht wie ein Betrüger aus? Ja. Also, das sind wir komplett, dann kann's losgehen. Showtime! Let's get out! Jetzt geht die Party an! Ja, danke schön, Eric Bright. Spezial Remix für Nachtschwärmer. So, Al, sitz ich in der Ecke und halt dich mal ruhig jetzt hier. Stoß den Bandi-Ruf aus. Jetzt stoße ich keinen Bandi-Ruf aus. Ja. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Was meint ihr? Spitzenmäßig nach Schwimmer. Corona, Kesha, Rihanna, Gedda, alles da drin. Ich sage nochmal, hallo Nachtschwimmer. Hier ist Freitag, hier geht's ins Wochenende. Seid gegrüßt. Robert! Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! aus, als wenn du meine Blicke wandern vom Backel. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich bleiben. Mein Quadrizeps dehnen und dann richtig abgehen. Gib mir Vibration, ich will dein Zittern sehen. Ey, stopp. Wofür wirst du bezahlt? Den dreh die Platte rückwärts, spiel den Shit nochmal. Here is a complete disc jockey show with Siding Radio. Yo el mío también. Que te gusta a ti, mami. Tac-ta, bro. Ja, Dackertown Party ohne Ende, Freitag, Ette ins Wochenende. Ihr ja, seid vollkommen richtig, hier ist euer Charlie 2000 bei Hitradio. Oh. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Seid ihr mit dabei? Hoffentlich. You're listening to Radio. And fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker. Hitradio Ohr lädt ein zum Baden-Media Oktoberfest. Freitag, 12. Oktober im Kurhaus zum Alte Gott in Sasbach-Walden. Bayerische Deko, Biergartenatmosphäre und festliche Stimmung mit der bayerischen Damenshowband Midnight Ladies und Markus Knoll. Große Aftershow-Party mit DJ Sebi. Das Baden-Media Oktoberfest. Freitag, 12. Oktober in Sasbach-Walden. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Viel Spaß wünschen die Ulmer Brauerei Bauhöfer, das Autohaus Frascoja in Kappelrodeck und die Alte Gottwinzer. Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Lust auf Schwarzwald? Genießen Sie ihn doch mal mit Leib und Seele. Bei den Bauernmärkten des Naturparks Schwarzwald. Frisches Obst, Gemüse der Saison, Wurst, Holzofenbrot, Käse, Eier. Alles frisch von Bauern aus der Region. Bei den Bauernmärkten des Naturparks Schwarzwald. Termine im Internet unter www.naturparkschwarzwald.de. Was macht dein Rätsel? Ich brauche noch Wochenendeinstieg mit 6 Buchstaben. Sparen? Ja, passt. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Schweineschinkenbraten aus der Nuss. Das Kilo für nur 4,44 Euro. Und Kiwis, der 500 Gramm Beutel für nur 99 Cent. Netto Markendiscount. Einfach eine Klasse besser. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Harry, was? Ich sehe es dir doch an. Wie heißt er? Er? Hm? Glaubst du, ich gebe mich mit einem zufrieden? Es sind 3, wenn du es genau wissen willst. 3? Ja, und ich möchte, dass du sie auch kennenlernst. Dr. Wiedmann, Dr. Bernhard und Kollegen in Oberkirch. Harry, ja? Das ist doch meine Zahnarztpraxis. Fahrzeugkontrolle, Ihre Papiere bitte? Nö. Papiere bitte. Nein, ich kann nicht. Sie werden es nicht mehr loslassen wollen. Das sportliche Kompaktlenkrad im neuen Peugeot 208. Schon ab 9.990 Euro. Oder für 79 Euro im Monat. Jetzt unter Peugeot208.de. Oder bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Connection complete. Heute geht's wieder rund im Codex. Radio Ohr. Einfach. Okay, heute ist nämlich zum letzten Mal, weil das Wetter auch passt, Sunglasses at Night. Jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro frei Verzehr. Bis 24 Uhr gilt diese Aktion. Großer Club DJ Rockhound und DJ Lawless. Im kleinen Club Black Forest DJ Tom. Da kommen im kleinen Club 80er, 90er Rock und Pop. Da, da, da, da. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag ist eine Sonderveranstaltung Durstlöscher. Das ist eine reine Techno-Party nach Tremmer. Ab 18. Jede Menge DJs sind angesagt. Alexander Zirkel, Future Tracks, Lützenkirchen, Krula Boom, Citizen Kane. Im anderen Floor Kilian Hüssam, Motastisch, Janni Salpingdis und so weiter. Und dann findet noch eine After-Hour statt. Also Durstlöscher. Morgen Samstag ab 22 Uhr. Einlass wie immer, aber ab 18. Dann kommt das Wochenende darauf nach Schwerner. Wir haben Oktober. Freitag, 12.10. Liebesgrüße aus der Lederhose. Da gab es da mal einen Porno, der hieß so. Super. Also, alle, die im Dirndl oder Lederhose kommen, auch 10 Euro Freiverzehr. Dazu eine bayerische Singleparty mit Armbändern. Ihr kennt das ja. Original Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi und Dosen werfen. Also, anzopft ist. Im Kodex ist anzopft. Ja, mein. Und ab 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung direkt aus dem Codex hier. Ganz klar, das wisst ihr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinn-Show. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschen, die beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Also Oktoberfest-Spezial. Schalte ein. Freitags.

tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Drin hat schon mal Pitbull, Kelly Clarkson, Mac Anthony, Corinne Harris, Carly Rae Jepsen und so weiter. Ich habe hier wieder Diskussion ohne Ende. Ja, mach wieder ein Gesicht hin. Ja, komm. Du kannst mal ohne Alkohol gut drauf sein. Jeden Freitag. Ja, komm. Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Ja, du bist ein Schuhverkäufer. Ja, du bist ein Feigling. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja. Jeden Freitag Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Klick. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Bang. Freitag. Yeah.

Ja, passt. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Schweineschinkenbraten aus der Nuss. Das Kilo für nur 4,44 Euro. Und Kiwis, der 500 Gramm Beutel für nur 99 Cent. Netto Markendiscount. Einfach eine Klasse besser. Hart, härter, Edel 4x4. Ihr Offroad-Spezialist in Lahr. Hinterm Steuer des Hammer brettern sie durch die Prärie, überwinden Hindernisse, heizen durch Riesenpfützen und Schlammlöcher. Stundenweise in der Region oder auf unseren legendären Touren durch die Karpaten oder die Sahara. Infos unter edle4x4.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete, Connection complete. Heute geht's wieder ab im Codex. Wie immer. Und zwar heute am Freitag von 22 bis 5 Uhr geöffnet. Sunglasses at Night. Jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro Freiverzehr. Aktion gilt allerdings nur bis 24 Uhr. Ist ja klar, ein Haken muss ja dran sein nach Jammer. DJ Rockhound und DJ Lawless. Black Forest DJ Tom. Im Black Forest laufen 80er, 90er Rock und Pop. Dann morgen Samstag eine Spezialveranstaltung nach Slammer Durstlöscher. Codex Club in Aachen. Durstlöscher, eine extra Veranstaltung. Da ist sogar mit After Hour ist das. Schaut mal bei denen auf die Seite, auch wegen den Eintritten, da gibt es Kombinationen. Also, als DJs sind da Alexander Zirkel, Future Tracks, Lützenkirchen, Crew Labun, Citizen Kane, Kilian Hüsser, Motastisch, Janni Salpo, Salpin Dickis oder so ähnlich. Ja, was haben wir noch? Ja, also das war's. Wie gesagt, After Hour ist mit dabei, wer da noch Lust hat und nicht genug hat. Codex Club in Aachen. Wow! Nächsten Freitag, Oktoberfest im Codex. Liebesgrüße aus der Lederhose. Liebesgrüße aus der Lederhose. Und das nimmt, kommt ja immer mehr. Bayern macht Mode ohne Ende, ja? Wer im Dirndl oder Lederhose kommt, bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr, ganz klar. Und parallel dazu eine Single, eine Jumai, eine bäuerische Single-Party. Wieder mit Bändel und so weiter, ihr wisst das ja schon. Dann gibt's Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi. Krausi, ja genau. Dosen werfen gibt's auch. Dann gibt's Maß, richtige Maß, da kann man auch Vodka Energy, Bacardi Cola, Captain Cola drin bekommen. Ganz klar. Volles Oktoberfest. Disco Dancing Grace. Und quatscht und quatscht und quatscht. Dann zockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! Ja, alle offen ist Oktoberfest. Das machen wir richtig an nach Schwärmer. Oktoberfest. Hey! Just make you, and this is crazy. took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing. Jepsen, ne? Ja, eine Radarmeldung, eine Blitzermeldung von der Christina. Gutach Obertal Richtung Hausach in der 50er-Zone. Noch nie war Angst so schön. Namenlos komisch. 2TV Radio. Radio. Es wird ein heißer Herbst. Sag ich doch. Ja, ihr denkt, da kommt Human League. Ja, natürlich, aber da kommt noch was dazu. Okay, zwei Freundinnen unter sich, und das sind ja Frauen nur ganz offen, ne? Da sehen sie ja fast alles. Hast du schon mal das Gesicht deines Mannes während des Liebesaktes so richtig angeschaut? Um Gottes Willen, sagt die andere, erinnere mich nicht daran. Es war fürchterlich, als er plötzlich durch das Fenster schaute. Ja. Haben wir einen? Ja. Oh ja. Da habe ich noch ein Mail. Oh, das muss ich ganz kurz durchgeben. Und zwar der Budewitz Matthias grüßt ins weite Radioland alle Nachtschwärmer und ganz besonders die Manuela, die die Sendung gerade in der fernen Mongolei verfolgt. Mongolei, meine Herren. Also, schöne Grüße in die Mongolei. Doofe Witzecke, die zweite. Kommt ein Cowboy in den Saloon mit 7 Pistolen. Wie heißt der Nachtschwärmer? Das ist der Kanonenbill. Ja? Kommt ein Cowboy in den Saloon mit 2 Keulen? Ja, das ist dann der Keulenbill. Ha? Okay, aber kommt ein Cowboy in den Saloon mit 4 Armen, 4 Beinen, 3 Nasen und 4 Ohren? Ja, wie könnte der heißen? Das ist der Tschernobyl. Hallo, Herr Tschernobyl. Oh, I'm a lonely heart. Darauf einen Tusch, einen Oktobertusch. 5, 6, 7, 8. Disco Dancing Grace. Verzockt der Mob, da steppt der Bär, da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brodelt. Party Time! What the fuck? Ladies and gentlemen, to the rhythm. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? What the fuck? All day, all night, all day. FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Am Freitagabend. Hier braut sich was zusammen. Er bringt seine Tochter, die blonde Kelly, ja, das wisst ihr ja nach Tramp, die bin ich ganz heiß. Und das ist die Tochter von meinem Freund Erl. Und er will sie nicht mehr mitbringen. Ja, Erl. Und sie wird morgen auch nicht kommen können. Ach komm. Wieso nicht? Ach Erl, das habe ich extra neues Hemd angezogen. Was? Komm, Erl. Bin ich nicht gut genug für Sie? Ja, natürlich, du dämlicher Sack. Aber jetzt ist Krieg. Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Was denn? Achtung, Nachtschwärmer. Was? Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nur für meine Leiche. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ehrlich. Also jetzt reicht's. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Things are hard.

Schaut bei denen auf die Seite, gibt's Kombi-Tickets, verschiedene Eintrittspreise mit, weil das eine After-Hour, wer mit After-Hour mitmachen will und so weiter. Schaut mal da drauf, bitte. Jede Menge DJs, technomäßig, Alexander Zirkel, Future Tracks, Lützenkirchen, Krula Bum, Citizen Kane, Kilian Hüsam, Mostastisch und so weiter. Morgen Samstag. Lustlöser Party. Am Freitag, also Donnerstag, sie sind sowieso geöffnet. Freitag kommende Woche, also heute in einer Woche, Oktoberfest, voll ready. Ja. Codex Club in Aachen. Liebesgrüße aus der Lederhosen. You may. Auch noch Single Party. Für alle, die im Dirndl nächsten Freitag kommen oder in der Lederhosen bis 24 Uhr, auch 10 Euro frei verzehrt. Das muss so belohnt werden, ganz klar. Außerdem gibt's Wiesenspiele, Wiesenspiel, Wettnageln, Pfeilbute, Maskrug schieben mit Grausi, Dosen werfen. Grausi, das ist der Taliban-Verschnitt da. Okay, ernsthaft ist, ja. Und nach meiner Sendung kurz nach 23 Uhr kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Codex. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Houston, wir haben ein Problem. Sie haben alle ein Problem. Und was ist mit dem Radiomoderator, der völlig durchdreht? Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, dreh das Radio auf. Ich quiero puta. Einziger Spezial. waren zwei Hämmer aus den 90ern, ne? Das vorher war Intuence mit Tequiro und das ist Usura. Open your mind. Open your mind. 20.57 Uhr, willkommen Nachtschwärmer. Und wie jeden Freitag ab 19 Uhr, hier ist euer Charlie 2000. Der einzige Grund, sich diesen Schwachsinn hier anzutun, ist doch die geheime Hoffnung, wer kennt diesen Mann? Zwischen 26 und 74 Jahre alt und scheint geistig stark verwirrt. War zweimal Automatenaufsteller des Monats im Pupasch und Furzpöter. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. So ist es. Hey! Showtime! Was geht ab? Jetzt geht die Party an! Rapste mit der tierischen Rapsocke! Jetzt machen wir erst das Spezial. Spät rappen wir so gut es geht. Wir sind Schlager, Fuzzis und keine Neger. Doch rappen kann ein Fasser und auch ein Jäger. Baby, rappen kann ich. Rappen kannst du. Rappen kann ein Esel genauso wie ein Huhn. Die Leute halten uns für ausgemachten Deppen. Doch wir sind klasse, denn wir können rappen. Meine kleine Schwester ist ein ganz schlimmes Luder. Und wenn ich mal rappe, sagt sie: Schaff dich, Bruder! Schaff dich, Bruder! Wir kriegen jede Tussi in jeder Disco. Von Ost-Berlin bis San Francisco. Wir knutschen sie ab, wir legen sie flach. Come on, everybody, und sprecht mir nach. Sprecht mir nach! Radio Erste Spezial, eh? Super! Hey, stopp mal! Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Freitagabend, willkommen, Nachtschwärmer. Ja, Oktober, es herbstelt langsam. Und habt ihr schon gemerkt, in den Großmärkten, da sind schon Lebkuchen und weiß ich noch alles, weihnachtliches Gebäck. Die fangen früh an, das hat schon vor ein paar Wochen begonnen. Und da hat sich was zugespitzt in Stenkelfeld, Nachtschwärmer, auch im Oktober vor kurzem. Das müssen wir uns anhören. Montag, 7. Oktober. Schönster Altweibersommer. Noch einmal Menschen in T-Shirt und Sandalen in den Straßencafés und Biergärten. Bisher keine besonderen Vorkommnisse in der Innenstadt. Dann plötzlich um 10.47 Uhr kommt der Befehl von Aldi-Geschäftsführer Erich B. 5 Paletten Lebkuchen und Spekulatius in den Eingangsbereich. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst reagiert SK-Geschäftsführer Martin O. eher halbherzig mit einem erweiterten Kerzensortiment und Marzipankartoffeln an der Kasse. 15.07 Uhr. Edeka-Marktleiter Wilhelm T. hat die Mittagspause genutzt und operiert nunmehr mit Lametta und Tannengrün in der Wurstauslage. 16.02 Uhr. Die Filialen von Penny und Irrkauf bekommen Kenntnis von der Offensive, können aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht gegenhalten und fordern ein Weihnachtsstillstandsabkommen bis zum 10. Oktober. Die Gespräche bleiben ohne Ergebnis. Dienstag, 8. Oktober, 7.30 Uhr. Im Eingangsbereich von Karstadt bezieht überraschend ein Esel mit Rentierschlittenstellung, während zwei Weihnachtsmänner vom studentischen Nikolausdienst vorbeihastende Schulkinder zu ihren Weihnachtswünschen verhören. Zeitgleich erstrahlt die Kaufhausfassade im gleißenden Schein von 260.000 Elektrokerzen. Die geschockte Konkurrenz kann zunächst nur ohnmächtig zuschauen. Immerhin haben jetzt auch Spar, Coop und SK den Ernst der Lage erkannt. Mittwoch, 9. Oktober, 9 Uhr. Edeka setzt Krippenfiguren ins Gemüse. 9.12 Uhr, SK kontert mit massivem Einsatz von Rauschgoldengeln im Tiefkühlregal. 10.05 Uhr, bei Irrkauf verirren sich Dutzende Kunden in einem Wald von Weihnachtsbäumen. 12 Uhr, neue Dienstanweisung bei Coop. An der Käsetheke wird mit sofortiger Wirkung ein frohes Fest gewünscht. Der Sparmarkt kündigt für den Nachmittag Vergeltungsmaßnahmen an. Donnerstag, 10. Oktober, 7 Uhr. Karstadt schaufelt Kunstschnee in die Schaufenster. 8 Uhr. In einer eilig einberufenen Krisenversammlung fordert der aufgebrachte Penny-Geschäftsführer Walter T. von seinen Mitarbeitern lautstark Weihnachten bis zum Äußersten und verfügt den pausenlosen Einsatz der von der Konkurrenz gefürchteten CD Weihnachten mit Mireille Mathieu über Deckenlautsprecher. Der Nachmittag bleibt ansonsten ruhig. Freitag, 11. Oktober, 8 Uhr. Anwohner der Ladenstraße versuchen mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung, die nun auch vom Sparmarkt angedrohte Musikoffensive Heiligabend mit den Flippers zu stoppen. 9.14 Uhr, ein Aldi-Sattelschlepper mit Pfeffernüssen rammt den Posaunenchor Adveniat, der gerade vor Karstadt zum großen Weihnachtsoratorium ansetzen wollte. 9.30 Uhr, Aldi dementiert. Es habe sich bei der Ladung nicht um Pfeffernüsse, sondern um Christbaumkugeln gehandelt. Sonnabend, 12. Oktober. Die Fronten verhärten sich, die Strategien werden zunehmend aggressiver. 10.37 Uhr. Auf einem Polizeirevier meldet sich die Diabetikerin Anna K. und gibt zu Protokoll, sie sei soeben auf dem Coop-Parkplatz zum Verzehr von Glühwein und Christstollen gezwungen worden. Die Beamten sind ratlos. 12 Uhr. Seit gut einer halben Stunde beschießen Karstadt, Edeka und Coop die Fußgängerzone mit Schneekanonen. Das Ordnungsamt mahnt die Räum- und Streupflicht an. Umsonst. 14.30 Uhr. Teile der Innenstadt sind unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes beginnt mit der Bergung von Eingeschlossenen. Menschen wie du und ich, die nur mal in der schönen Herbstsonne bummeln wollten. So kann's passieren. Ja. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hit Radio Ohr. Are you ready? Abgefahren, was? Spinnst du? Mehr als abgefahren. Einfach näher dran. You can stand me.

Morgen Samstag, 22 Uhr ab 18, extra Veranstaltung Durstlöscher-Party. Da gibt's also mehrere Floors auch wieder und mehrere Eintrittskombinationen. Da müsst ihr bei denen mal auf der Seite schauen, weil da ist nämlich noch After Hour dabei. Genau. Ab 22 Uhr hatte ich schon gesagt. Genau. Und DJs sind da unter anderem, ich kann nur ein paar vorlesen, Alexander Zirkel, Future Tracks, Lützenkirchen. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Lützenkirchen, Trude Larum, Citizen Kane, Kilian Hüsam, Mostastisch und so weiter. Morgen Samstag im Codex Extra Veranstaltung. Dann kommt heute in einer Woche der Freitag wieder. Donnerstag ist aber wie üblich geöffnet. Oktoberfest. Ja, und zwar Oktoberfestwochen. Da ist wieder extra Deko, jede Menge Stände und so weiter extra da. Ja, da gibt's Marsbier, Marsmixes und so weiter. Ja, Liebesgrüße aus der Lederhose heißt es heute in einer Woche. Da ist eine Singleparty da, parallel dazu. Und wer im Dirndl oder Lederhosen Kim bekommt 10 Euro Freiverzehr. Heute in einer Woche. Außerdem Oktoberfest-Spezials, Original-Wiesenspiele. Wettnageln, Pfeilbude, Maskrug schieben mit Krausi, Dosen werfen. Ha? Alles klar. Und zopft es! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Willkommen! Was ist der Hammer auf? Radio Ohr! Was für ein Albtraum! Exklusiv! Völlig aus! Da rattert in der Kiste! Ui, ist das nicht klasse? Das ist Charlie! Charlie 2000! clubs playing the new jam. Friends talking about it everywhere, saying that it's a perfect record. Don't doubt about it, not a second. It's their opinion, you heard it, the way that move to the sound right now. Coming in, body and soul, the funk from the process. Get into it to never stop this. People clap your hands to what I'm doing. People take a chance at just doing. In a dance to inch and I live in. Taking everything but I'm giving. D-O-M-Y in the place that pays it. You're the button I'm making. 30 fees up to you to do it. Just dance, come on, get into it. Ah, jetzt ist Frieden eingekehrt. Erl hat seine erste Sixpack getrunken. Hallo Erl. Ich bin Erl, ich bin Kellys Vater. Ja, wissen wir. Kelly, wir haben was besorgt für dich. Die wollen, dass ich ein Praktikum mache bei einem öden Sender. Hey, ich dachte, ich bring dich hier rein. Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, Walla. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Einfach nur dran. Give us a chance, rain, partly cloudy skies. But we're gonna see if we can make the sun shine anyway. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits, and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry, cherry lady. And it goes down like that. Come on! Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. Die doofe Witze-Ecke. You bet your things in a carpet bag, left on never looking back. Rings on your finger. Ja, um 21:28 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Okay. You don't fit in a small town. Eine reiche Frau reist nach Paris und bestellt sich einen Callboy. Sie fragt ihn, ob er etwas Besonderes drauf hat. Er, ja, Madame, ich küsse ihren Bauchnabel. Sie, ja, das kann ich hier auch in Offenburg auch bekommen. Ja, Madame, aber ich küsse ihn von innen. Von innen, ja, das ist einmal nicht schlecht. Aber nein, ja. Ein Ehepaar frottelt sich ein bisschen und ziehen sich gegenseitig auf. Sie, ich hatte heute einen seltsamen Traum zu ihm. Ich träumte von einem Kessel voller Pimmel. Er war meiner auch dabei. Ja, sie. Sie sagt, ja, der war ganz unten und es war der kleinste von allen. Er, ich hatte auch so einen komischen Traum. Ich träumte von einem Kessel voller Muschis. Sie, ja, war meine auch dabei. Er, ja, der Kessel stand darin. Absolute Wahnsinn, Nachschwärmer. Yeah. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. Ruhe, bitte. Ruhe. Shut up. Ich dreh dem die Kragen rum jetzt. Let's go. Media Linkin Park und Genesis. Genesis. Yeah! Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Spezial mit Arisha und Bonnie Taylor. Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Oh. Komm mit, Freundchen!

Lützenkirchen, Crew Laboom. Sitzen Sie in Kane. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Kilian Hüsam, Mustastisch, Gianni Samblinktis oder so ähnlich. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Und wie gesagt, After Hour ist auch da. Heute in einer Woche ist im Codex das Oktoberfestwochen. Da beginnen die Oktoberfestwochen, ist das wieder in Deutsch. Heute in einer Woche Liebesgrüße aus der Lederhosen. Aus der Lederhosen. Und Single Party. Für alle, die in Dirndl oder Lederhose kommen bis 24 Uhr. 10 Euro frei Verzehr. Für Single Partys gibt es wieder die Bändel, das wisst ihr ja schon. Und es gibt Oktoberfest-Spiele, Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi und Dosenwerfen. Ihr wisst Bescheid, erzapft es. Und kurz nach 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung aus dem Club. Ist es klar? Jetzt geht's los, jetzt geht's los. 90er. Oh, ich bin wieder heftig in Diskussion mit diesem Schuhverkäufer. Der Nachtschwanz, L, meinte ich, du bist langsam abgeschrieben. Das musste man einsehen. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft, im Pokal. Ja, vor 20 Jahren, ja. Also, wer macht mit? Der Bandy-Kampfruf. Los. Charlie, komm. Was ist denn? Brothers and sisters. What's going on? El Bandy. It's in the house. Letzter Bandy-Kampfruf. Ja. Jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus.

Freitagabend. Hallo, Nachtschwärmer. Hallo, Nachtschwärmer. Freitagabend. Nein. Durchgeknallter Turbospaß. Oh Gott. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte Radio. Oh, oh, oh. Get ready for action. Das ist wieder so ein richtiges Mashup nach Schweimar. Animan Proclaimers, Police ist da drin. Linkin Park. Avicii und so weiter. Sagenhaft. Und wie geht's euch nach Schweimar? Alles klar? Echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Ach komm, Erl. Bleib jetzt wach. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ich verlange, dass du hier konstruktiv bist. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt, sonst nicht. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischem Ausmaß. Friday, Dance Party. Dance Party. Radio. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Subspecial, open kill. Get your gamma full gas. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Kaffee und Remi, Demi. Yippie, yippie, yeah. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah, Krawall und Remi.

Ich liebe Leder auf meiner Haut. Und wenn meine Frau fragt, wo ich war, im Lederhaus aus Leidenschaft. Christina Trebes bei den schönen Taschen. Becks and More, Christina Trebes, Offenburg Hauptstraße. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Freitag geht's wieder ab im Codex. Das wisst ihr ja. Heute ist nämlich Sandglass at Night. Vermutlich zum letzten Mal, weil ja der Herbst schon da ist, aber es ist noch schön Wetter. Und deshalb, wer heute mit Sonnenbrille kommt, bekommt 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr allerdings begrenzt. Großer Club, House, Electro Urban, Rockhound und Loveless DJs. Kleiner Club, DJ Tom, 80er, 90er Rock und Pop. Genau. Da. Hoi, ja. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag ist ein extra Veranstaltungstag, Durstlöscher Party. Wieso habe ich jetzt eine Rekopplung? Ich habe doch gar nichts gemacht. Lass die Finger da weg. So, und zwar ab 22 Uhr, ab 18 Jahren. Und da ist auch noch eine After Hour mit dabei. Guckt auf die Seite bei Durstlöscher, entweder auf der Niederseite oder bei Facebook. Da gibt es nicht mehrere Kombi-Tickets. Das ist also eine richtige heiße Techno-Party. Line-up, also ein Ausschnitt. Alexander Zirkel, Future Tracks, Lützenkirchen, Krule Boom, Zizekin Kane, Kilian Hüsam, Mustastisch. Und den letzten lasse ich aus, weil ich nicht aussprechen kann. Ja! Ba. Morgen Samstag Durstlöscher. Durstlöscher. Ja, und jetzt? Codex Club in Aachen. Oktoberfest, heute in einer Woche im Codex. Da beginnen die Oktoberfestwochen. Da gibt's Maß Bier, Maß Mixgetränke. Und am Freitag, heute in einer Woche, Liebesgrüße aus der Lederhose. Gab's in den 70ern gab's, glaub ich, mal so einen Softporno. Der hieß genauso. Ja, ich weiß das. Dann ist parallel eine Single-Party, die kennt ihr ja. Und für alle, die im Dirndl und Lederhosen am nächsten Freitag eintreffen, 10 Euro Freiverzehr. Außerdem gibt's Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maskrugschieben mit Krausi. Krausi, Wettnageln ist da was anderes gemeint. Mit richtigen Nägeln, Dosen werfen auch. Ja, anzapft ist! Ja, wir wollen feiern! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Servus, Grüße und Hallo. Oh, oh. Heute gibt's wieder Charlie Pur. Die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Nämlich ganz allein. Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's out feeling drunken, amps in the trunk, and I got more rhymes than the cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got rocks from the kids on that hook. What's my mom and my pop? I can't make it down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump around. Hey. Jump around. Jump up and get down. Jump up and get down. Jump, jump, jump. Hey. Jump. Grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light off the stage and wax the trunk like a candle. Damn, the rush is thinking that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom, deadly. When I play a dope melody, anything less than the best in the felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of it, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the book while I'm DJ Revolve. I can't make it down. So get out your seat and jump around. Technotronic, House of Pain und Kesha. Das ist Nachtschwärmer Spezial. Ich hatte ja am Anfang, ziemlich am Anfang, von Metallica einen Spezialremix gebracht. Und jetzt bin ich hier auf dem Metallica-Trip Nachtschwärmer. Darf ich da nochmal was Spezielles bringen? Our whole universe was in a hot dance state, but nearly 14 billion years ago, expansion started late. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, the end of all the fell of tools. Yeah, Metallica. Science is unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Never, never land. Alright. Und zwar Metallica mit Green. Down the street, people waiting on the schon geil, ha? Another one bites the dust, yes! Kurz vor halb elf, richtige nachtschwärme Zeit! Check this out! Is cancer when I say rhythm is a dancer. Ja, jetzt snappt zur Abwechslung mal mit Run BMC und Goodman. Ich kann es euch mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch auch servieren. Nachtschwärmer, kein Problem. Ja. Oh, Harald, es ist Zeit. Die doofe Witze-Ecke. This is cancer when I say rhythm is a dancer. Okay, ich habe erst gucken müssen, wen ich nehme. Entweder bin ich schwerhörig, weiß der Geier. Ja, Fritzchen kommt ins Schlafzimmer und sieht, wie Mami stöhnend auf Papa reitet. Was macht ihr denn da? Jetzt ist mein Song aus, ich ziehe ihn mal ein bisschen zurück. So, geht ganz einfach. Also, wie Mami auf Papa reitet. Ja, holst du Geier? Wie kommt die Rückkopplung hier rein? Moment, jetzt mache ich was anderes. Jetzt drehe ich hier zurück. So, ich hab's geschafft. Aha. Ich fange nochmal an. Fritzchen kommt ins Schlafzimmer und sieht, wie Mami stöhnend auf Papa reitet. Was macht ihr denn da? Ja, Mami antwortet, ich massiere Papa gerade den Bauch weg. Mein Fritzchen, das bringt nichts, Mutti. Jeden Donnerstag kommt die Nachbarin und bläst ihn wieder auf. Da ist es jetzt raus. Jetzt mal einer ganz normaler. Sagt der Ehemann, ich hätte gern ein Pferd für meine Frau. Tut mir leid, sagt der Verkäufer. Tauschgeschäfte machen wir nicht. Einbringen? Einer als Nachschlag sozusagen. Was ist der Unterschied zwischen einem Huhn und einer Blondine? Das Huhn sitzt ruhig auf den Eiern. So, das reicht. Dankeschön. Ja. Ruhe. Robert Miles im Hintergrund. Ja, ist es schon gut. Oh ja, Oliver Kalkofe hat auch noch was zu sagen. Ja, mit Lachen erträgt sich eben alles besser, sogar diese Sendung. Dankeschön, Oliver Kalkofe. Klappe, Sackgesicht. Spezialität Pitbull Oriental Version. انا مشيت وما ناسي هي هبل راسيها انا بغيت نجيب ناسي بريمر وعندي فاسيه Christian Grey, but please, baby, you can call me Christian Gris. I'll make you fall in love, I'm a thief with the hearts. To me, it's an art. Baby, your eyes don't lie. I can see you want a little bit of me in your life. I can treat you like the princess you are, but behind closed doors, we can do it all. Ladies first, when I open doors, I got an open mind, let me open yours. You can come see me while I'm on tour, but macho then besitos mi amor Super! 22:39 gleich, 22:39. Ach, das macht mich so an, da mache ich mal noch so eine kleine Spezialität. Let's get ready to rumble! Oh my God! Aufgepasst! Achtung, Achtung, hier ist Najib Nature und Punjabi MC. Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. Let me be specific, I wanna be down in your

Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, Laa, Kehl und Aachen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend, freitags ist Partytime. Aber nicht nur freitags, auch samstags, ganz klar. Und donnerstags. Ich weiß, wer schuld ist. Der Schuhverkäufer, der dreht mir hier rum ohne Ende. Aber er ist gerade nicht ansprechbar. Hat schon wieder über 6 Bier gehabt. Ich lasse ihn in Ruhe. Heute Freitag, Sunglasses at Night. Jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Das ist klar. Dankeschön. Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag zum ersten Mal die Durstlöscher-Party. Die waren schon öfters im Om. Ehemaligen Om. Und zwar beginnt das ab 22 Uhr, ab 18 Jahren. Und es gibt auch eine After-Hour. Verschiedene Eintrittskombinationspreise, schaut bitte bei denen auf die Seite. Line-Up, Alexander Zirkel, Future Tracks. Die kenne ich noch von früher, Future Tracks. Genau, Lützenkirchen, Kula Boom, Sittizigen Ken, Kilian Hüsam, Mostastisch und so weiter. Wie gesagt, morgen. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und ab kommender Woche beginnen die Oktoberfestwochen im Codex. Da gibt's Maß Bier, also andere auch Getränke im Maß, Mixgetränke und so weiter. Und heute in einer Woche Liebesgrüße aus der Lederhosen. Yo, man. Single-Party gibt's dann noch dazu. Und wer im Dirndl oder in der Lederhose auftaucht, 10 Euro Freiverzehr. Ja, was denn? Super. Oktoberfestwochen, ja? Originalwiesen, Spiele, Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krausi und Dosen werfen. Alles klar? Die Oktoberfestwochen im Codex. Codex Club in Aachen. Schon mal meine Minuten sind gezählt. Allen ein schönes Wochenende schon mal. Immer freitags ist Olivier Charlie hier bei Hitradio. Und die Sendung ist immer live. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Los, los, los, los, los, los, los, los, los, los, los, los, los. Ja, mein lieber Freund und Damenführerkabel, würdest du dich auch mal verabschieden, bitte? Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Charlie wird alt. Danke, Al. Aber deine Frau sagt schon lange, dass du alt bist. Ach so, ein Scheiß sagt die? Ja! Super, My Candy ist Lady Gaga und Sorten Papa. Sorten Pepper. Immer freitags. Bis kommenden Freitag nach Schirmer. Macht's gut. Das Assi-Studio. Heute alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es ist sehr ernst. Bahn frei. Jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gebrannt. auf den Platz. Seid ihr down? Sicher, Digga. Nochmal tschüss, wer auf meine Seite will, bei Facebook, Charlie 2000, in Worten geschrieben, bei Wer kennt wen, Buchstaben und Zahlen. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. An der türkisch-syrischen Grenze gibt es neue Spannungen. Wieder ist eine aus Syrien abgefeuerte Granate auf türkischem Gebiet eingeschlagen. Es gab keine Verletzten, dennoch erwiderten die türkischen Streitkräfte das Feuer. Die türkische Regierung will keinen Krieg mit Syrien, denn das würde ihr letztlich einen Berg innenpolitischer Probleme bescheren. Mit den Nationalisten und mit den Minderheiten. Das weiß der syrische Präsident Assad genau. Deshalb kann er die Türkei provozieren, ohne Angst haben zu müssen, die türkische Luftwaffe würde morgen Angriffe in Damaskus fliegen. Doch er spielt mit dem Feuer. Denn zumindest der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan würde ihn lieber heute als morgen stürzen sehen. Aus Istanbul an Beatrice Klaßmann. Seit Tagen rätseln Mikrobiologen, wie es zu den massenhaften Magen-Darm-Erkrankungen in Ostdeutschland kommen konnte. Eine heiße Spur führt nun zu tiefgefrorenen Erdbeeren. Das gab das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bekannt. Die Erdbeeren stammen demnach vermutlich aus China. Mehr als 11.000 Menschen in Ostdeutschland waren an Brechdurchfall erkrankt. Nach massiver Kritik will SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück sämtliche Informationen zu bezahlten Vorträgen veröffentlichen. Wie er der Bild-Zeitung sagte, hat er eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft damit beauftragt, seine Unterlagen zu prüfen. Steinbrück will unter anderem das durchschnittliche Honorar für die Vorträge publik machen, die er seit 2009 gehalten hat. Der Vorsitzende der Jungen Union, Missfelder, ist mit großer Mehrheit für 2 weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Beim Deutschlandtag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU in Rostock wurde der 33-Jährige mit 86,5% der Stimmen wiedergewählt. Missfelder führt die Junge Union seit 2002. Er trat letztmals zur Wiederwahl an, einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Der FC Augsburg hat zum Auftakt des 7. Spieltages den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Augsburger schlugen Werder Bremen mit